Ich muss noch kurz eine WhatsApp beantworten. Ihr schaut immer auf euer Handy. Aber Moment, ich muss eine WhatsApp beantworten. Hey, es geht um meine Zukunft. Und wenn du jetzt ein Nacktbild schickst. Es geht um morgen Abend einfach. Also. Um meine unmittelbare Zukunft. Wie blöd ist das? Es geht um meine Zukunft. Eine gewisse Dramatik wird sofort suggeriert. Ja, das ist schön. Sehr schön. Ist aber meine wahr. Zukunft steht auf dem Spiel. So, jetzt. Nee, mit Spielen hat nichts zu tun, aber mit Sport. Meine Zukunft steht auf dem Sport. Mein Sport steht auf dem Spiel. Mein Sport steht auf der Zukunft. Mein Spiel steht auf dem Sport. Denk mal drüber nach, Mann. Philipp, gibst du uns mal 9 Hinweise auf eine Person, die noch lebt? Ja, wenn ihr es bis dann schon erraten habt, aber gerne doch. Das ist viel zu Hinweis hart. Nummer 1. Ich bin Ritter des dänischen Elefantenordens. Dieter Thomasek. Lars von Trier. Lars von Trier lebt. Ja. Den hast du schon 100-mal. Nein, gar nicht. Den habe ich in Californication gestern Abend gesehen. Deswegen ist mir der gerade. Ich glaube, es sollte. Die alte Spaßkanone ist auch überall dabei. Ich glaube, es sollte Lars von Trier sein. Ich habe ihn nicht gegoogelt. Ich wusste nicht, wie er aussieht. Aber ich glaube, es sollte. Es war ein verrückter europäischer Regisseur. Also, es war wahrscheinlich Lars von Trier. Naja, hier unser Trash-Kollege. Wer ist der denn? Unser Trash-Kollege? Na, der Computerspielverfilmungsdeutsche. Boll? Ja, der Uwe. Nein, der war es nicht. Den hätte ich erkannt. Und auch eine Parodie auf den. Macht der Uwe unterdessen? Weiß ich nicht. Parodien auf sich selbst. So. Leider nein. Der ist vorhin schon mal vorbeigelaufen. Der schwitzt doch echt hart. Hinweis. Beschreiben Sie Personen, die am Podcast-Standard vorbeilaufen. Hinweis Nummer 2. Meine Kindheit verbrachte ich viel unterwegs. Basel, Kopenhagen, Oslo, Bern und Berlin. Und Berlin. Das könnte der Herr aus der nächsten, nein, halt warte, aus der letzten 8-Episode sein. Das wäre jetzt bitter. Ja, das wäre sehr lustig. Das wäre echt nicht super. Ich sag's nicht. Ich habe nämlich Sorge, dass ihr den kennt. Wie immer. Komm, red weiter. Ich kann nur. Hinweis Nummer 3. Das Patent meines Bruders beschreibt ein Verfahren zur explosiven Erzeugung von Energie und Neutronen, welches in solcher Menge an einen Ort gebracht wird, zum Beispiel in einer Bombe. Das Patent wurde abgelehnt. Naja, der Dominik hat einen validen Aber es wurde abgelehnt. Einwurf gebracht. Korrekt, das Patent wurde abgelehnt. Also nicht das, was ich gesagt habe. Und in späteren Iterationen des Patentes kam das Wort Bombe nicht mehr vor. Ja, aber der Nobel, das wäre auch mal jemand, über den man mal ausführlich reden müsste. Der hat ja ein echt spannendes Leben. Mhm. Und was ich gerade erzähle, war ja nur der Bruder von der Person, die wir suchen. Aber hieß der nicht dann auch Nobel? Möglich. No lo sé, wie der heißblütige Spanier so sagt. Hinweis Nummer 4. Mein Vater wurde im Wilhelmstraßenprozess angeklagt und verurteilt. Das muss ja dann irgendwas Schlimmes sein, ja? Wenn es ein Prozess ist, der so bekannt ist, dass er einen Spitznamen kriegt. Der große Nuttenpreller-Prozess von 1920. Das ist eins meiner Lieblingswörter, okay, in der deutschen er hat Sprache übrigens. Keine Nuttenpreller. Er war kein Nuttenpreller, der hat, glaube ich, eher Schlimmeres angestellt. Ich muss irgendwie an Tommy und die Nutella-Bande denken. Kein Prostituiertenbetrüger? Eher weniger. Papst Johannes Paul II. Nein, den hat man schon. Nein, der hat Nutten betrogen. Habe ich schon erwähnt, dass es zu heiß ist? Du, wir sind eh schon in der Hölle. Also was soll uns noch passieren? Deswegen ist es auch schön warm. Hinweis Nummer 5. Nach dem Krieg studierte ich in Göttingen Rechtswissenschaft mit Nebenfach Geschichte. Anschließend promovierte ich mit der Arbeit Der faktische Verein. Jetzt will er uns aufs Glatteis führen, weil er sagt uns nicht, nach welchem Krieg. Es war bestimmt Herr ADAC. Der 30-jährige Krieg. Also nach den Dingen, die ihr jetzt im Vorfeld schon wissen könnt, müsstet ihr euch eigentlich zusammenreimen können, welcher Krieg das war. Jetzt versucht er sich auch noch über uns lustig zu machen. Nee. Koreakrieg. Vietnam. Nein. Ist euch bewusst, wie Hongkong an Großbritannien geraten ist? Die haben sich quasi den also sie wollten sich retten lassen vor der japanischen Besatzung. Nein. Mehr oder weniger. Nein, gar nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Dann halt nicht. Da ging es um Tee. Die haben einen Krieg geführt wegen Tee eigentlich, China und England. Und als ich glaube, wir reden auch von ganz unterschiedlichen Zeitepochen. Okay. Okay. Also weiter. Hinweis Nummer 6. Ich wurde Gesellschafter bei, ich vermute, Böhringer Ingelheim, die über 700 Tonnen Trichlorphenolatlauge an Dow Chemical lieferten. Meiner Aussage nach wusste ich nichts von Agent Orange. Eine Aussage, die stark angezweifelt wird. Und er muss das nicht wiederholen. Ich habe vorhin dreimal das Gleiche vorlesen müssen, das wird sich auch anbieten. Lass es ihn halt wiederholen, du hast hier das gleiche Recht wie jeder andere auch. Ich wurde Gesellschafter bei Böhringer Ingelheim, die über 700 Tonnen Trichlorphenolatlauge an Dow Chemical lieferten. Meiner Aussage nach wusste ich nichts von Agent Orange. Der Fürther, der in den USA Minister war, dessen Namen mir nicht einfällt. Nein. War es nicht ein Däne? Kissinger ist Ja, es ist aber nicht Kissinger. Kissinger. Hatten wir nicht einen Dänen? Ich kann mich an den ersten Hinweis nur noch vage erinnern. Na, er ist wieder des dänischen Spaßes irgendwie. Blablabla. Dann habe ich für euch Hinweis 7. Wenn du mit dem Dänen unterwegs bist, dann hätte ich hier noch, ich erhielt 1987 den Orden von Quetzal. Entschuldigung, den Orden vom Quetzal. Das klingt tatsächlich wie ein Pen Paper Orden. Mhm. In Skyrim habe ich Level 99. Finde ich, ist auch gar nicht so weit weg. Ich habe Left-Handed geskillt. Was würdest du denken, dass ein Quetzal ist? Hat mit Dänen wahrscheinlich auch gar nichts zu tun. Das klingt nach einem Stein. Okay, ein Stein? Yep. Dein Tipp? Es ist ein Tier, das man nicht in Gefangenschaft halten kann. Ach, Schmann. Also so ein, wenn Orca. Ich mich verstanden habe, müsste es ein Vogel sein. Ach, das ist ein konkretes Tier? Ja. Ah, okay. Naja, es gibt auch in manchen Sprachen gibt es auch so Wörter, die es nirgendwo anders gibt. So anders als ein Orca. Im Finnischen, da sind wir neulich erst wieder drauf gekommen, weil die Maya, die aktuell noch fantastische Werkstudentin bei uns auf der Arbeit ist und oh, sorry. Ich wollte niemanden beleidigen. Hallo Maya. Philipp, du musst auch mal ein bisschen neulich, Kante zeigen. Hat neulich erst ganz stolz gezeigt, dass es so außergewöhnliche Postkarten im Nürnberger Bahnhof gab mit so Wörtern, die es nirgendwo anders gibt. Ja. Und hat es so fotografiert und rumgeschickt und dann hat eins dieser Wörter, auf Finnisch gibt es ein Wort für in der Unterhose auf der Couch hocken und Bier trinken. Ja, ja. Das ist ein Wort. Ja. Und das ist tatsächlich, könnte es ja sein, dass Tiere, die nicht in Gefangenschaft gehalten werden können, ein Ausdruck ist im kasachischen Raum. Stand auf der anderen Karte in Nuttenbrille? Ich weiß nicht. Das Deutsche hat tatsächlich, glaube ich, viele solche Ausdrücke. Ja, wie Schadenfreude. Ja. German Schadenfreude. Mhm. Hinweis Nummer 8. Ein Zitat von der Person. Das Ziel des Dialogs ist nicht Unterwerfung und Sieg, auch nicht Selbstbehauptung um jeden Preis, sondern gemeinsame Arbeit in der Methode und in der Sache. Ach Quatsch. Gar nicht wahr. Jimmy Carter. Der lebt auch noch. Nixon. Ist nicht Jimmy Carter. Der Herr Knicke. Nein. Der Herr Duden. Nein. Ich esse noch ein Schweinegesicht. Hinweis 9. Beim Nachzählen kam Philipp auf ungefähr 20 Ehrendoktorwürden. Und ich schmeiße hinterher, es gibt auch jede Menge Schulen, die nach der Person benannt sind. Erhard? Erhard. Das ist die nächste Schule, die mir jetzt eingefallen ist. Ludwig Erhard. Nein. Aber ich finde, ihr seid gar nicht so weit weg. Also Land. Von welchem ich jetzt Erhard schon mal ganz reden gut. wir denn? Ja, aber nein, Land ist schon mal ganz gut. Land? Ja. Ihr seid schon mal im richtigen Land. Du hast mich völlig verloren. Wer war denn während des Vietnamkrieges deutscher Kanzler? Ministerpräsident, sonst wie? Frag mich doch keine solchen Sachen. Willy Brandt. Ich hab keine Ahnung. Am 23. Mai 1989 wurde ich zum 6. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Richard von Weizsäcker. Richtig. That's it. Wo ist mein Konfettiregen? Hier, du hast ja auch so ein Schwein verdient. Ich mag. Ja. Sag jetzt nicht, du magst keine Schweinegesichter. Soll ich es in kleine Stückchen zerreißen und über mich freuen? Ich habe tatsächlich heute Morgen aus diesem Rucksack, in dem ich meinen Kopfhörer und alles mitgebracht habe, eine große Tüte Konfetti entfernt. Also wenn ich gewusst hätte, dass es hier noch so viel Grund zu feiern gibt, hätte ich ihn drin gelassen. Ja, ja, hätte mir hier ein Eichkind-Konzert veranstaltet. Ich finde es schön, dass heute ausnahmsweise kein, ja, das kennt wieder keiner. Das ist wieder so einer, wo man sagt, ja, ja, den kennt der Philipp und dann, ja, die Person ist ja bloß auf dem Geldschein drauf und weltbekannt und lauter Plätze sind danach bekannt, das kennt auch keiner. Das hat er sich sehr zu Herzen genommen, ne? Ja. Völlig zu Recht? Ja. Ja. Das ist immer wieder die gleichen Dinge, die hier aufkommen. Na klar. Über einen Running Gag. Und du bringst immer nur Schauspieler. Genau. Jedes Mal ausnahmslos. Richard von Weizsäcker, großartig. Ja. Reggie! Ich glaube, den hat niemals jemand Reggie genannt. Gute Frage. Also dann nennen wir ihn jetzt alle mal Reggie und beenden das Ganze mit einer Schweigeminute. So denn. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.